Hans Castorp kam nicht zu Ende, vor ihm stand Pepperkorn. Frau Chauchat genügte einer Forderung des gesitteten Abendlandes, indem sie die Herren einander vorstellte. Ein Bekannter von früher her, sagte sie in Bezug auf Hans Castorp, aus Tagen ihres vorigen Aufenthalts. Herrn Pepperkorns Existenz bedurfte keiner Erläuterung. Sie nannte seinen Namen, und der Holländer, dessen blassen Blick unter dem idolhaften Arabeskenwerk seiner aufmerksam vertieften Stirn und Schläfenfalten auf den jungen Mann gerichtet, reichte ihm die Hand, deren breiter Rücken sommersprossig war. Eine Kapitänshand, dachte Hans Castorp, wenn man die Nagellanzen beiseite ließ. Zum ersten Mal stand er unter der unmittelbaren Einwirkung Pepperkorns wuchtiger Persönlichkeit. Persönlichkeit, man hatte das Wort beständig im Sinne angesichts seiner. Man wusste auf einmal, was das war, eine Persönlichkeit, wenn man ihn sah. Ja, mehr noch, man war überzeugt, dass eine Persönlichkeit überhaupt nicht anders aussehen könne als er. Und seine schwanken Jünglingsjahre fühlten sich erdrückt von dem Gewicht dieser breitschultrigen, rotgesichtigen, weißumloten 60 mit dem wehzerrissenen Munde und Kinnbart, der lang und schmal auf die geistlich geschlossene Weste niederhing. Übrigens war Pepperkorn die Artigkeit selbst. »Mein Herr«, sagte er, »durchaus. Nein, erlauben Sie mir«, durchaus. Ich mache heute Abend Ihre Bekanntschaft, die Bekanntschaft eines vertrauenerweckenden jungen Mannes. Ich tue es mit Bewusstsein, mein Herr. Ich bin mit ganzer Kraft bei der Sache. Sie gefallen mir, mein Herr. Ich bitte sehr erledigt. Sie sagen mir zu. Da gab es keine Widerrede. Seine Kulturgebärden waren allzu peremptorisch. Hans Castorp gefiel ihm. Mein Kind, sagte er, alles gut. Wie wäre es aber, ich bitte mich wohl zu verstehen, das Leben ist kurz, unser Vermögen, seinen Anforderungen gerecht zu werden, ist nun einmal, das sind Tatsachen, mein Kind, Gesetze, Unerbittlichkeiten, kurzum, mein Kind, kurzum und gut. Er verharrte in ausdrucksvoll anheimstellender Geste, die Verantwortung ablehnend für den Fall, dass hier trotz seines Hinweises ein entscheidender Fehler begangen werden sollte. Offenbar war Frau Chauchat geübt, die Richtung seiner Wünsche aufs halbe Wort zu unterscheiden. Sie sagte, warum nicht? Man könnte noch etwas beieinander bleiben, vielleicht ein Spielchen machen und eine Flasche Wein trinken. Was stehen Sie? Wandte sie sich an Hans Castorp. Regen Sie sich, wir werden nicht zu dreien bleiben, wir müssen Gesellschaft haben. Wer ist noch im Salon? Engagieren Sie, wenn Sie finden. Holen Sie einige Freunde von den Balkons. Pepperkorn rieb sich die Hände. »Absolut«, sagt er, »perfekt, vorzüglich. Eilen Sie, junger Freund, gehorchen Sie. Wir werden einen Kreis bilden, wir werden spielen und essen und trinken, wir werden fühlen, dass wir absolut, junger Mann.« Mein Herr begrüßte jeden Gast, der sich zugesellte, blassen und höflichen Blickes unter aufmerksamen, emporgezogenen Stirnarabesken. Zu 12 Personen ließ man sich nieder, Hans Castorp zwischen dem majestätischen Gastgeber und Claudia Chauchat. Karten und Spielmarken wurden aufgelegt, denn man hatte sich auf einige Gänge vingt et un geeinigt, und Pepperkorn bestellte in seiner bedeutsamen Art bei der herbeigerufenen Zwergin Wein, einen weißen Chablis vom Jahre 06, 3 Flaschen fürs Erste und Süßigkeiten dazu, was eben an gedörrtem Südobst und Konfiserie würde aufzutreiben sein. Das Händereiben, mit dem er die guten Dinge begrüßte, die aufgetragen wurden, war voll von Behagen, und auch in Worten, die auf bedeutende Art abrissen, suchte er seine Empfindungen mitzuteilen, mit vollem Gelingen. Er schenkte ein, schenkte auch seine Nachbarn und sich selber ein, bestellte 3 neue Flaschen und stieß mit Wehsal und der innerlich verödeten Frau Magnus an, da diese beiden ihm der Belebung am bedürftigsten schienen. Man hing an seinen Lippen, starrte lächelnd und mit emporgerissenen Brauen nickend auf das Rund, das sein Zeigefinger mit seinem Daumen bildete und neben welchem die anderen Finger lanzenspitz aufragten, während es in seinem königlichen Antlitz sprechend arbeitete, und ließ sich ohne Widerstand zu einem Gefühlsdienst anhalten, der weit das Maß von hingebender Leidenschaft überstieg, das diese Leute sich sonst zuzumuten gewöhnt waren. Er ging über die Kräfte Einzelner, dieser Dienst. Frau Magnus wenigstens ward unpässlich. Peeperkorn wollte ihr Versagen auf mangelhafte Nahrungszufuhr zurückführen. In bedeutend abreißenden Worten mit erhobenem Zeigefinger ließ er sich in diesem Sinne aus, man müsse essen, ordentlich essen, um den Anforderungen gerecht werden zu können. So gab er zu verstehen und bestellte Stärkung für die Runde. Eine Kollation, Fleisch, Aufschnitt, Zunge, Gänsebrust, Bratenwurst und Schinken, Platten voll fetter Leckerbissen, die mit Butterkugeln, Radieschen und Petersilie garniert, prangenden Blumenbeeten glichen. Aber obgleich sie eines vorangegangenen Abendessens ungeachtet, über dessen Gediegenheit kein Wort verloren zu werden braucht, frohen Zuspruch fanden, erklärte mein Herr Peeperkorn sie nach wenigen Bissen für Firlefanz, und zwar mit einem Zorn, der die beängstigende Unberechenbarkeit seiner Herrschernatur bekundete. Ja, er wurde kollerig, als jemand den Imbiss in Schutz zu nehmen wagte. Sein mächtiges Haupt schwoll an und er schlug mit der Faust auf den Tisch, indem er das alles für verdammten Quark erklärte, worauf man den Betreten verstummte, da er am Ende als Spender und Wirt das Recht hatte, seine Gaben zu beurteilen. Übrigens stand der Zorn, so unbegreiflich er anmuten mochte, ihm vortrefflich zu Gesichte, wie namentlich Hans Castorp sich bekennen musste. Frau Chauchat war es, die ihren Reisegefährten beschwichtigte. Sie streichelte seine breite, nach dem Schlag auf dem Tisch ruhende Kapitänshand und meinte schmeichelnd, man könne ja was anderes bestellen, ein warmes Gericht, wenn er wolle und wenn der Küchenchef noch dafür zu gewinnen sein werde. »Mein Kind«, sagte er, »gut«, und mühelos, in voller Würde, fand er den Übergang von schwerem Koller zu einem gemäßigten Zustande, indem er Clavdias Hand küsste. Er wollte Omeletten für sich und die Seinen, für jedermann eine gute Kräuteromelette, damit man den Anforderungen gerecht werden könne. Und er schickte mit der Bestellung einen 100-Franken-Schein in die Küche, um das Personal zum Unterbrechen des Feierabends zu bestimmen. Auch stellte sein Behagen sich völlig wieder her, als die dampfende Speise auf mehreren Platten erschien. Er ließ holländischen Genever dazu schenken, eine volle Runde, und zwang alle das klare Nass, dem ein gesunder Duft nach Getreide mit einem zarten Einschlag von Wacholder entströmte, mit gespannter Andacht zu sich zu nehmen. Hans Castorp rauchte. Auch Frau Chauchat sprach den Mundstück Zigaretten zu, die sie in einer russischen, mit einer dahinsausenden Troika geschmückten Lackduse zu ihrer Bequemlichkeit vor sich auf den Tisch gelegt hatte, und Peeperkorn tadelte es nicht, dass seine Nachbarn sich diesem Vergnügen überließen, rauchte aber selbst nicht, tat es niemals. »Junger Mann«, sagte er zu Hans Castorp, indem er ihn mit seinem blassen Blick und seiner Kulturgebärde bannte, »junger Mann, das Einfache, das Heilige, gut, Sie verstehen mich, eine Flasche Wein, ein dampfendes Eiergericht, ein lauterer Korn, erfüllen und genießen wir das erst einmal, erschöpfen wir es, tun wir ihm wahrhaft Genüge, bevor wir absolut, mein Herr, erledigt. Ich habe Personen gekannt, Männer und Frauen, Kokainesser, Haschischraucher, Morphinisten, erledigt, mein Freund, verurteilt, verworfen. Sie waren ihm alles schuldig geblieben. Wie Sie auch heißen mögen, junger Mann, gut, ich habe es schon gewusst, ich habe es wieder vergessen. Nicht im Kokain, nicht im Opium, nicht im Laster als solchem beruht die Lasterhaftigkeit, die Sünde, die nicht vergeben werden kann. Sie beruht. Er hielt inne. Groß und breit seinem Nachbar zugewandt, verharrte er in mächtig ausdrucksvollem Schweigen, das zu verstehen zwang, den Zeigefinger erhoben, mit unregelmäßig zerrissenem Munde unter der nackten und roten, von der Rasur etwas wunden Oberlippe, angestrengt emporgezogen das lineare Faltenwerk seiner kahlen, weiß umflammten Stirn, erweitert die kleinen, blassen Augen, in denen Hans Castorp etwas wie Entsetzen flackern sah vor dem Verbrechen. Angst also. Aber nicht geringe und kleine Angst, sondern etwas wie panischer Schrecken flackerte dort. Und Hans Castorp war von zu ehrerbietiger Anlage, als dass nicht aller Gründe ungeachtet die zu feindselige Einstellung seinerseits gegen Frau Chauchats majestätischen Reisebegleiter vorhanden waren, diese Beobachtung ihn hätte erschüttern müssen. Er senkte die Augen und nickte. um seinem erhabenen Nachbarn die Genugtuung des Verständnisses zu bereiten. »Das ist wohl wahr«, sagte er, »es mag Sünde sein und ein Zeichen von Unzulänglichkeit, den Raffinements zu frönen, ohne den einfachen und natürlichen Gaben des Lebens, die so groß und heilig sind, gerecht geworden zu sein. Dies ist Ihre Meinung, wenn ich Sie recht verstehe, mein Herr Peeperkorn? Und obgleich es mir selbst noch nicht eingefallen ist, kann ich Ihnen aus eigener Überzeugung zustimmen, da Sie darauf hinweisen.« Der Gewaltige war hochbefriedigt. »Junger Mann«, sagte er, »perfekt. Wollen Sie mir erlauben? Kein Wort weiter. Ich bitte Sie, mit mir zu trinken, das Glas bis zum Grunde zu leeren, und zwar Arm um Arm. Dies soll noch nicht heißen, dass ich Ihnen das brüderliche Du anbiete. Ich war eben im Begriff, es zu tun, besinne mich aber, dass es ein klein wenig zu überstürzt wäre. Ich werde es Ihnen höchstwahrscheinlich in sehr absehbarer Zeit, verlassen Sie sich darauf. Wenn Sie aber wünschen und darauf bestehen, dass wir sofort...« Hans Castorp befürwortete andeutend den von Peeperkorn selbst angeregten Aufschub. »Gut, mein Junge, gut, Kamerad. Unzulänglichkeit, gut, gut und schaudervoll, gewissenlos, sehr gut. Gaben, nicht gut, Anforderungen, heilige weibliche Anforderungen des Lebens an Ehre und Manneskraft.« Hans Castorp musste plötzlich erkennen, dass Peeperkorn schwer betrunken war. Doch wirkte auch seine Betrunkenheit nicht gering und beschämend, nicht als Entwürdigungszustand, sondern verband sich mit der Majestät seiner Natur zu einer großartigen und ehrfurchtgebietenden Erscheinung. Auch Bacchus selbst, dachte Hans Castorp, stützte sich betrunken auf seine enthusiastischen Begleiter, ohne darum an Gottheit einzubüßen. Und im höchsten Grade kam es darauf an, wer betrunken war. Eine Persönlichkeit oder ein Leineweber. »Dutzbruder«, sagte Peeperkorn, den mächtigen Körper in freier und stolzer Trunkenheit zurückgeworfen, den Arm auf der Tischplatte ausgestreckt und mit der schlaff geballten Faust leicht aufschlagend, »in Aussicht genommen, in nahe Aussicht, wenn auch Besonnenheit zunächst noch gut erledigt. Das Leben, junger Mann, es ist ein Weib, ein hingespreitet Weib mit dicht beieinander quellenden Brüsten und großer, weicher Bauchfläche zwischen den ausladenden Hüften mit schmalen Armen und schwellenden Schenkeln und halbgeschlossenen Augen, das in herrlicher, höhnischer Herausforderung unsere höchste Inständigkeit beansprucht, alle Spannkraft unserer Manneslust, die vor ihm besteht, oder zu Schanden wird zu Schanden. Junger Mann, begreifen Sie, was das hieße? Die Niederlage des Gefühls vor dem Leben, das ist die Unzulänglichkeit, für die es keine Gnade, kein Mitleid und keine Würde gibt, sondern die erbarmungslos und hohnlachend verworfen ist. Erledigt, junger Mann, und ausgespien. Schmach und Entehrung sind gelinde Worte für diesen Ruin und Bankrott. Für diese grauenhafte Blamage, sie ist das Ende, die höllische Verzweiflung, der Weltuntergang. Weltuntergang, wie das Wort ihm zu Gesichte stand. Hans Castorp erinnerte sich nicht, es jemals aussprechen gehört zu haben, außer etwa in der Religionsstunde. Mein Gott, eine Persönlichkeit, empfand er zum 100. Mal. Ich bin an eine Persönlichkeit geraten, und sie ist Clerdias Reisebegleiter. Ziemlich benebelt auch seinerseits drehte er sein Weinglas auf dem Tisch um sich selbst, die andere Hand in der Hosentasche und ein Auge zugekniffen vor dem Rauch der Zigarette, die er im Mundwinkel hielt. »Liebe Freund, Sie vernachlässigen Ihre Gäste«, sagte Frau Chauchat auf Französisch. »Sie widmen sich allzu ausschließlich diesem Herrn, mit dem Sie zweifellos wichtige Dinge auszumachen haben, aber unterdessen hat das Spiel fast aufgehört und ich fürchte, man langweilt sich. Wollen wir den Abend beschließen?« Peperkorn wandte sich sogleich der Tafelrunde zu. Es war richtig, Demoralisation, Lethargie, Stumpfsinn hatten um sich gegriffen. Die Gäste trieben Allotria wie eine unbeaufsichtigte Schulklasse. Mehrere waren am Einschlafen. Peperkorn ergriff sofort die schleifenden Zügel. »Meine Herrschaften!« rief er mit erhobenem Zeigefinger, und dieser lanzenspitze Finger war wie ein winkender Degen oder wie eine Fahne, sein Ruf aber glich dem »Mir nach, wer keine Memme ist« des Führers, der eine beginnende Deroute zum Stehen bringt. Er bannte alle und hielt sie aufs Neue zum Dienste an. »Meine Herrschaften, gut!« »Das Fleisch, meine Herrschaften, es ist nun einmal erledigt. Nein, erlauben Sie mir, schwach, so steht es in der Schrift, schwach, das heißt geneigt sich den Anforderungen, aber ich appelliere an Ihre Kurzum und Gut, meine Herrschaften, ich appelliere. Sie werden mir sagen, der Schlaf, gut, meine Herrschaften, perfekt, vortrefflich, ich liebe und ehre den Schlaf. Ich veneriere seine tiefe, süße, labende Wollust. Der Schlaf zählt zu den, wie sagten Sie, junger Mann, zu den klassischen Lebensgaben vom Ersten, vom Allerersten, ich bitte sehr, vom Obersten, meine Herrschaften. Wollen Sie doch bemerken und sich erinnern, Gethsemane, und nahm zu sich Petrum, und die zween Söhne Zebedei und sprach zu ihnen, bleibet hie und wachet mit mir, sie erinnern sich, und kam zu ihnen und fand sie schlafend und sprach zu Petro, könnet ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen, intensiv, meine Herrschaften, durchdringend, herzbewegend, und kam und fand sie aber schlafend und ihre Augen waren voll Schlafs und sprach zu ihnen, ach, wollt ihr nun schlafen und ruhen, siehe, die Stunde ist hie, meine Herrschaften, durchbohrend, herzversehrend. Tatsächlich waren alle in tiefster Seele ergriffen und beschämt. Er hatte die Hände vor der Brust über dem schmalen Kinnbart gefaltet und das Haupt schräg geneigt. Sein blasser Blick hatte sich gebrochen bei dem, was an einsamen Todesschmerz von seinen zerrissenen Lippen gekommen war. Frau Stör schluchzte. Frau Magnus stieß einen hohen Seufzer aus. Staatsanwalt Paravent sah sich veranlasst, vertretungsweise, gleichsam als Abgeordneter der Gesellschaft, einige Worte mit gesenkter Stimme an den verehrten Gastgeber zu richten, um ihn der allgemeinen Gefolgschaft zu versichern. Hier müsse ein Irrtum vorliegen. Man sei frisch und munter, flott, fidel und bei der Sache mit Herz und Sinn. Es sei ein so schöner, festlicher, schlechthin außerordentlicher Abend. Alle verständen und empfänden das und niemand denkt, vorläufig daran, von dem Lebensgute des Schlafs Gebrauch zu machen. Mein Herr Peperkorn könne sich auf seine Gäste verlassen, auf jeden einzelnen von ihnen. Perfekt, vorzüglich, rief Peperkorn und richtete sich auf. Seine Hände lösten sich, gingen auseinander und aufwärts, ausgebreitet, aufrecht, die Innenfläche nach außen wie zu heidnischem Gebet. Seine großartige Physiognomie, eben noch von gotischem Schmerz beseelt, erblühte üppig und heiter. Sogar ein sybaritisches Grübchen zeigte sich auf einmal in seiner Wange. »Die Stunde ist hie!« Und er ließ sich die Karte geben, setzte einen Hornklemmer auf, dessen Bügel ihm hoch an der Stirn emporragte, und bestellte Champagner, 3 Flaschen Mumm und Kuh, Cordon Rouge Trässeck. Dazu Ptifurs, köstliche, kegelförmige kleine Schlemmerbissen, mit farbigem Zuckerguss überkleidet, von zartestem Biskuitcharakter, im Innern benetzt von Schokolade und Pistaziencreme und auf Papierdeckchen mit reichem Spitzenrande angeboten. Frau Stör leckte sich alle Finger bei ihrem Genuss. Man ließ die Flachkelche klingen und leerte das erste Glas auf einen Zug, elektrisierte sich den Magen mit dem eiskalten, duftigen Geprickel, die Augen glitzerten, das Spiel hatte aufgehört, ohne dass man sich bemüßigt gesehen hätte, Karten und Geld vom Tisch zu räumen. Peperkorn, das Bacchanal mit lanzenspitzen Kulturgebärden leitend, sorgte für Zufuhr und Nachschub. Er ließ Kaffee kommen, nach dem Champagner Mocca Double, der wiederum von Brot begleitet war und von süßen Scharfheiten, Apricot Brandy, Chartreuse, Crème de Vanille und Maraschino für die Damen. Später gab es noch saure Fischfilets und Bier dazu, endlich Tee, und zwar sowohl chinesischen wie Kamillentee für solche, die es nicht vorzogen, beim Sekt oder Likör zu bleiben oder zu einem ernsthaften Wein zurückzukehren, wie Mynheer selbst, der sich nach Mitternacht zusammen mit Frau Schuscher und Hans Castorp zu einem Schweizer Roten von naiv spritziger Art durchgeläutert hatte, von dem er mit wirklichem Durst einen Glasbecher nach dem anderen hinunterschüttete. Noch um 1 Uhr dauerte die Festsitzung an, zusammengehalten teils durch bleierne Rauscheslähmung, teils durch das eigentümliche Vergnügen, sich die Nacht um die Ohren zu schlagen, teils durch die Persönlichkeitswirkung Peperkorns und durch das abschreckende Beispiel Petri und der Seinen, an deren Fleischesschwäche niemand teilhaben wollte. Allgemein gesprochen schien der weibliche Teil weniger gefährdet in dieser Hinsicht, denn während die Männer, rot oder fahl, die Beine von sich streckten und die Backen aufbliesen, indem sie nur noch mechanisch dann und wann dem Becher zusprachen, von rechter Dienstfreudigkeit nicht mehr beseelt, hielten die Frauen sich tätiger. Hermine Kleefeld, die nackten Ellbogen auf die Tischplatte gestemmt, die Wangen in den Händen, wies lachend den Schmelz ihrer Vorderzähne. Indes Frau Stör, mit angezogenem Kinn über die vorgebogene Schulter kokettierend, den Staatsanwalt ans Leben zu fesseln suchte. Mit Frau Magnus war es dahin gekommen, dass sie auf Herrn Albins Schoß Platz genommen hatte und ihn an beiden Ohrläppchen zog, was aber Herr Magnus eher als Erleichterung zu empfinden schien. Anton Karlovich Ferge ward aufgefordert, die Geschichte seines Pleuraschocks zum Besten zu geben, kam aber wegen Zungenschlages nicht zustande damit und erklärte ehrlich seinen Bankrott, der als Anlass zum Trinken einstimmig ausgerufen wurde. Wesal weinte, vorübergehend, bitterlich, aus irgendwelchen Elendstiefen, in welche seinen Mitmenschen Einblick zu eröffnen, auch seine Zunge nicht mehr imstande war, wurde aber mit Kaffee und Cognac seelisch wieder auf die Beine gebracht und erregte übrigens durch das Gewimmer seiner Brust, durch sein runzelig bebendes Kinn, das von Tränen troff, das bedeutendste Interesse Peperkorns, der mit erhobenem Zeigefinger und hochgezogenen Arabesken die allgemeine Aufmerksamkeit für Wesals Zustand in Anspruch nahm. »Das ist«, sagte er, »das ist nun doch, nein, erlauben Sie mir, heilig. Trockne ihm das Kinn, mein Kind, nimm meine Serviette. Oder besser noch, nein, unterlass es. Er selber verzichtet darauf, meine Herrschaften. Heilig. Heilig in jederlei Sinn, im Christlichen wie im Heidnischen. Ein Urphänomen, ein Phänomen vom Ersten, vom Obersten. Nein, nein, das ist, auf dieses, das ist nun doch, waren überhaupt die leitend erläuternden Äußerungen gestimmt, mit denen er unter genauen, wenn auch nachgerade etwas burlesk gewordenen Kulturgebärden seine Veranstaltung begleitete. Er machte der Zwergin Anträge solcher Art, dass das krüppelhafte Wesen sein übergroßes, ältliches Gesicht in grinsende Falten legte, sagte der Störartigkeiten eines Kalibers, dass die ordinäre Frau ihre Schulter noch ärger vorbog und die Ziererei bis zur völligen Verrücktheit trieb, erbat sich von der Kleefeld einen Kuss auf seinen großen zerrissenen Mund und charmierte selbst mit der trostlosen Frau Magnus, dies alles unbeschadet seiner zärtlichen Ergebenheit gegen seine Reisebegleiterin, deren Hand er oft mit galanter Andacht an die Lippen führte. »Der Wein«, sagte er, »die Frauen, das ist nun doch, erlauben Sie mir, Weltuntergang, Gethsemane.« Gegen 2 Uhr flog die Nachricht auf, der Alte, Hofrat Behrens also, nähere sich in Gewaltmärschen den Konversationsräumen. Panik wütete in demselben Augenblick unter der entnervten Gästeschaft. Stühle und Eiskübel stürzten, man floh durch das Bibliothekszimmer, Peperkorn, von königlichem Koller ergriffen bei der jähen Auflösung seines Lebensfestes, schlug wohl mit der Faust auf und sandte den Fortstiebenden etwas von furchtsamen Sklaven nach, ließ sich aber dann durch Hans Castorp und Frau Schoscha bis zu einem gewissen Grade mit dem Gedanken versöhnen, dass dies Gastmahl, das an 6 Stunden gedauert hatte, ohnehin einmal sein Ende habe nehmen müssen, schenkte auch der Mahnung an das heilige Labsal des Schlafes sein Ohr und willigte ein, sich zu Bette geleiten zu lassen. Stütze mich, mein Kind, stütze mich andererseits, junger Mann, sagte er zu Frau Schoscha und Hans Castorp. So waren sie seinem schweren Körper beim Aufkommen vom Stuhle behilflich, boten ihm ihre Arme dar, und eingehängt in beide trat er breitbeinig, das mächtige Haupt auf eine seiner hochgezogenen Schultern geneigt und bald den einen, bald den anderen seiner Führer durch die Schwankungen seines Schrittes zur Seite drängend den Weg zur Ruhe an. Im Grunde war es wohl ein königlicher Luxus, den er sich leistete, indem er sich dieser Art lotsen und stützen ließ. Er selbst äußerte unterwegs: »Kinder, Unsinn! Man ist natürlich gar nicht. Wenn diesen Augenblick, ihr solltet sehen. Lächerlich!« »Lächerlich«, bestätigte Hans Castorp, »aber ohne jeden Zweifel. Man gibt der klassischen Lebensgabe das ihre, indem man sich freimütig schwanken lässt zu ihren Ehren. Dagegen im Ernst, ich habe doch auch mein Teil, aber trotz aller sogenannten Betrunkenheit bin ich mir klar bewusst, dass ich die besondere Ehre habe, eine ausgesprochene Persönlichkeit zu Bett zu bringen. So wenig vermag der Rausch sogar über mich, der ich doch in Hinsicht auf Format überhaupt gar nicht erst in Vergleich komme.« »Na, du Schwätzerchen«, sagte Peperkorn und stieß ihn wankend gegen das Treppengeländer, indem er Frau Schoscha mit sich zog. Ersichtlich war das Gerücht vom Nahen des Hofrats ein leerer Schreckschuss gewesen. Vielleicht hatte die müde Zwergin ihn abgegeben, um die Geselligkeit zu sprengen. Unter diesen Umständen blieb Peperkorn stehen und wollte umkehren, um weiter zu trinken, aber von beiden Seiten wurde ihm in besserem Sinne zugeredet, und so ließ er sich wieder in Bewegung setzen. Der malaiische Kammerdiener erwartete seinen Gebieter auf dem Korridor vor der Tür des Appartements und nahm ihn mit einer Verneigung in Empfang, zu der er eine Hand auf die Brust legte. »Küsst euch«, gebot Peperkorn, »küsse diese reizende Frau zum Schluss auf die Stirn, junger Mann«, sagte er zu Hans Castorp. »Sie wird nichts dagegen haben und es erwidern. Tut es auf mein Wohl und mit meiner Erlaubnis«, sagte er, aber Hans Castorp weigerte sich dessen. »Nein, Eure Majestät«, sagte er, »entschuldigen Sie, das geht nicht.« Peperkorn, an den Kammerdiener gelehnt, zog seine Arabesken hoch und verlangte zu wissen, warum das nicht gehe. »Weil ich mit Ihrer Reisebegleiterin keine Stirnküsse tauschen kann«, sagte Hans Castorp. »Ich wünsche recht wohl zu ruhen. Nein, das wäre von allen Seiten gesehen der reine Unsinn.« Und da auch Frau Schoscha schon auf ihre Zimmertür zuging, so ließ Peperkorn den Widerspenstigen ziehen, indem er ihm freilich noch eine Weile über die eigene Schulter und die des Malaien mit angezogenem Faltenwerk nachblickte, erstaunt über eine Unbotmäßigkeit, auf die seine Herrschernatur nicht zu stoßen gewohnt sein mochte.